Nun haben die Reformer sich durchgesetzt in Moskau und in Peking. Und Chinas Studenten erwarten von Gorbatschow, dass er bei seinem Besuch der Pekinger Führung Beine macht, damit sie den politischen Reformprozess schneller vorantreibt. Doch die Führung in Peking will erst einmal den wirtschaftlichen Fortschritt. Frei nach dem Motto, erst der Wohlstand und dann die Demokratie. Jürgen Bertram aus China. In einer Sendung des Shanghaier Fernsehens singt einer der neuen chinesischen Popstars ein russisches Liebeslied. Mit Auftritten wie diesem werden Chinas Bürger nun schon seit Monaten auf die Visite Mikhail Gorbatschows eingestimmt, des Repräsentanten jener Supermacht, mit der Peking fast 3 Jahrzehnte in bitterer Fehde lag. Und wenn es nun auch nicht gleich Liebe ist, die die Giganten jetzt wieder zusammenführt, so handelt es sich zumindest um eine aussichtsreiche Zweckehe. Vor allem ökonomisch passt in dieser Liaison viel zusammen. Und Shanghai, wo das im Herzen der Stadt gelegene sowjetische Konsulat gerade auf mehr als 50 Mitarbeiter aufgestockt wurde, liefert dafür ein gutes Beispiel. Eine Partnerschaft mit der sowjetischen Hafenstadt Leningrad wurde in Shanghai verbunden mit einem Vertrag, der sowjetischen Schiffen den Zugang zu den Reparaturbetrieben in der Mündung des Huangpu-Flusses sichert. Reparaturbedürftigen sowjetischen Frachtern erspart dies kostspielige Umwege und die Werften in Shanghai sind besser ausgelastet. Mit diesem, auch für die neuen politischen Beziehungen typischen Pragmatismus, soll auch eine Hypothek getilgt werden, die das Verhältnis Peking-Moskau bis in die jüngste Zeit zutiefst belastete. Es geht um Produktionsstätten wie dieses völlig veraltete Stahlwerk in Shanghai. Mitschuldig an der Rückständigkeit solcher Anlagen sind jene sowjetischen Berater, die China Anfang der 60er Jahre nach dem ideologischen Bruch zwischen Peking und Moskau Hals über Kopf verließen und die Pläne einfach mitnahmen. Eine vor der Gorbatschow-Visite getroffene Vereinbarung sieht vor, dass sowjetische Ingenieure in zunächst 17 chinesischen Betrieben sozusagen Wiedergutmachung leisten und an der Modernisierung solcher Fabriken mitwirken. Zu den Branchen, die sich von besseren Beziehungen zwischen Peking und Moskau am meisten versprechen, gehört die chinesische Textilindustrie, die hier in Shanghai Freizeitmode präsentiert. Die in der Mode noch sehr rückständige Sowjetunion, so das Kalkül, ist ein idealer Markt für solche Kleidung, die nicht nach dem Raffinement der teuren Kreation im Kapitalismus strebt, die aber doch einen gewissen, vor allem erschwinglichen Schick bietet. Schon jetzt spielt der Export von Kleidung eine bedeutende Rolle im Handel Chinas mit der Sowjetunion, dessen Volumen zwischen 1981 und 1989 um mehr als das Zehnfache stieg. Auf dieser Kaffeeplantage auf der Insel Hainan im Süden Chinas bereiten sich die Mitarbeiter darauf vor, mit sowjetischen Kollegen in einem gemeinsam betriebenen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die Sowjets gelangen durch dieses Joint Venture auf preiswerte Weise an ein höherwertiges, in ihrem Lande knappes Konsumgut und auf der unterentwickelten Insel Hainan werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Langfristige gemeinsame Infrastrukturpläne zeugen davon, dass die beiden Länder sich bei ihren ökonomischen Projekten über das Ende dieses Jahrtausends hinaus orientieren. Der ehrgeizigste Plan ist der Ausbau der Ost-West-Verbindung der chinesischen Eisenbahn bis an die Grenze zur Sowjetunion. Mithilfe des sowjetischen Streckennetzes wären dann die Industriegebiete an der chinesischen Ostküste und der Hafen von Rotterdam direkt miteinander verbunden. Wir sind in der nordchinesischen Provinz Heilongjiang, die an das sowjetische Sibirien grenzt und wo 6 Monate im Jahr Winter herrscht. Die Kleinstadt Heche ist eine von insgesamt 9 Gemeinden, die mit der Region auf der sowjetischen Seite Handel treiben. Auf überschaubarem Raum werden hier ganz spezifische Vorteile der wirtschaftlichen Zusammenarbeit deutlich. Die Verbindungslinie zwischen den beiden Regionen ist der Heilongjiang-Fluss, der auf Russisch Amur heißt und wo sich vor 20 Jahren Chinesen und Sowjets noch feindselig gegenüberstanden. Wenn der Fluss zugefroren ist, benutzen LKW seine Eisfläche als Fahrbahn. Es ist Tauschhandel, auf dem die Geschäfte basieren. Zum Beispiel Düngemittel gegen Sojabohnen oder Holz gegen Kleincomputer. Innerhalb eines halben Jahres wechselten hier Waren im Werte von 30 Millionen Mark die Grenze. Der Vorteil des Tauschhandels: Es gibt keine Devisenprobleme, mit denen die beiden sozialistischen Länder bei ihren Geschäften mit kapitalistischen Staaten zu kämpfen haben. Das heißt, hier gehen Partner auf dem gleichen Niveau miteinander um, was die beidseitigen Verbindungen mit dem Westen ergänzt. Der immer intensiver werdende Handel hat in Cheche auch psychologisch zu einem Wandel geführt. Die Aussage dieses älteren Herrn ist typisch für die Stimmung in Cheche. Sie wollen mich interviewen? Ich bin etwas in Eile, aber fragen Sie ruhig. Wissen Sie etwas von dem Gorbatschow-Besuch? Natürlich weiß ich von dem Besuch. Ich habe davon öfters im Radio gehört. Was denken Sie darüber? China und die Sowjetunion sind doch befreundete Nachbarländer. Ich habe gehört, dass ganz in der Nähe von uns eine Brücke über den Fluss gebaut wird. Das begrüße ich sehr. Wenn Gorbatschow kommt, wird ihn das ganze Land willkommen heißen. So, das war's. Die sowjetischen Touristen kommen. Erstes und wichtigstes Ziel ist das zentrale Kaufhaus von Hecher. Die Volksrepublik China ist in ihrer wirtschaftlichen Reform weiter als die Sowjetunion und entsprechend attraktiv sind ihre Produkte für die Besucher vom anderen Ufer des Heilongjiang-Flusses, die seit Anfang des Jahres für den Grenzübertritt kein Visum mehr benötigen. Ende des Ausfluges gibt es in einem Kindergarten noch eine Prise Sentimentalität. Kaum vorstellbar bei so viel Harmonie, dass die Gorbatschow-Visite Konfliktstoff birgt. Aber sie tut es, denn Chinas unruhige Studenten sind interessiert am Import eines Gutes, das in Handelsbilanzen nicht vorkommt, an mehr politischer Freiheit. Und darin sind die Sowjets überlegen. Besuch von Michail Gorbatschow in Peking an sich ist schon als historisch anzusehen. Hinzu kommen die aktuellen Begleitumstände, der Hungerstreik von Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens, der nicht nur das Besuchsprotokoll durcheinandergebracht hat. Peter Seidlitz kommentiert. Die wichtigen sino-sowjetischen Absprachen von Truppenreduzierung über Indochina bis zur Wirtschaftskooperation sind durch die Studentenaktionen augenblicklich minimalisiert worden. Die politischen Veränderungen in der kommunistischen Welt, die kommunistische Demokratisierung, wenn man davon schon sprechen darf, waren dagegen plötzlich ein unerwartetes, von den Studenten aufgezwungenes Gesprächsthema in Peking. Gorbatschow war darauf schon bei seiner Ankunft in einer Erklärung eingegangen. Er hatte gesagt, und ich zitiere wörtlich: "Wir sind in Peking im Frühjahr eingetroffen, eine Jahreszeit, in der Neues erwacht. Überall in der Welt wird deshalb der Frühling mit Hoffnung und Erwartungen verbunden." Dies sind in der Tat ungewöhnliche Worte eines sowjetischen KP-Chefs, wenn man daran denkt, dass ein anderer Frühling, der in Prag damals von sowjetischen Panzerkolonnen unterdrückt wurde. Gorbatschow sprach denn auch in seiner Rede heute Abend beim Bankett in der großen Halle des Volkes, die von Demonstranten umgeben war, von einer neuen Etappe des Weltsozialismus, von einem besonderen Moment in der Geschichte des Sozialismus. Und er sprach davon, ich zitiere noch einmal aus der Gorbatschow-Rede, von einer Befreiung des Bewusstseins und der Initiativen. Hier wird deutlich, dass die dem sowjetischen Parteichef nun auch von Chinas Intellektuellen zufliegenden Sympathien von Gorbatschow als Bestätigung seines Kurses der Renovierung des sozialistischen Systems gewertet werden. Keine Frage, Heute in Peking wurde demonstriert, dass wie zuvor in einigen Ländern Europas und neuerdings auch in Amerika der sowjetische KP-Führer mit seinen Auftritten und Initiativen nun auch in China und Asien fasziniert. Ja, dass schon Sehnsüchte wie in den 20er Jahren bei von der KP Chinas enttäuschten Intellektuellen nach einer wahren marxistisch-leninistischen Revolution, nach einer kommunistischen Erneuerung auftauchen. Ganz sicher ist, und das hat sich heute in Peking gezeigt, die Attraktivität des schon am Boden liegenden und zerstört erscheinenden Kommunismus ist durch die Person von Gorbatschow gestärkt worden, und dabei ignorieren chinesische Intellektuelle ebenso wie europäische, dass ja in der Sache selber Gorbatschow nicht weit vorangekommen ist und dass er, wie ein Kritiker hier anmerkt, da er Kartoffeln, Käse, Butter, Wurst und Fleisch für die Geschäfte nicht liefern kann, das sowjetische Volk an seinen außenpolitischen Erfolgen laben lässt. Für die Russen wird der Auftakt der China-Reise allerdings als neuer persönlicher Triumph von Gorbatschow empfunden, der auch bei dieser Reise alle Merkmale eines neuen Personenkults verbreitete und daran auch die First Lady Raisa Gorbatschow beteiligt. Die Chinesen haben heute auch beim Bankett das Gesicht nicht verzogen, obwohl sie das Gesicht tagsüber verloren hatten. Staatspräsident Yang hat aber in seiner Tischrede sehr wohl ein wenig andere Akzente als der Gast gesetzt, auf schwierige, weiter bestehende Probleme zwischen beiden Ländern hingewiesen. Hier sei die Sorge um die Mittelstreckenraketen der UdSSR in Asien angemerkt und der Indochina-Konflikt. Und auch von der Erneuerung der Parteibeziehungen war heute nicht die Rede. Nichtsdestotrotz, Gorbatschow hat eine weitere Lawine losgetreten, aber dass er dermaßen aggressiv an allen Fronten kämpft und dass er und seine zunehmend geschliffen und PR-bewusst auftretende Mannschaft Vergnügen daran zeigt, wenn andere in Verlegenheit geraten, schafft dem Russen nicht nur Freunde. Die Führung der KP Chinas muss sich heute ähnlich konsterniert gefühlt haben wie die untergeordneten Genossen in Moskau, denen Gorbatschow schon Glasnost und Perestroika Lektionen gab. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Peking ist es jetzt genau 4.44 Uhr morgens. In wenigen Stunden beginnt der zweite Tag des Besuchs von Staats- und Parteichef Gorbatschow in China, den Gorbatschow selbst bei seiner Ankunft als epochemachend bezeichnet hatte. Die Ouvertüre dieser historischen Begegnung geriet durch Studentendemonstrationen etwas durcheinander. Über den letzten Stand werden wir uns gleich mit unserer China-Korrespondentin Gisela Mahlmann unterhalten. Sehen Sie aber zunächst die Bilder des ersten Tages, kommentiert von Gisela Mahlmann und unserem Moskauer Korrespondenten Joachim Holz, der mit Gorbatschow nach Peking gereist ist. Es sind nur ein paar Schritte in dieses lange so ferne Land, die Michail Gorbatschow mittags um 12 zu gehen hat. Ankunft in China. 30 Jahre nachdem zum letzten Mal ein Kreml-Chef Peking besuchte. Vor dem versöhnlichen Händedruck des Staatspräsidenten Yang Shangkun ist eine lange Zeit der Feindseligkeit, des Misstrauens und dann der sehr zaghaften, sehr langwierigen Annäherung vergangen. Gorbatschows politischer Aufbruch wandte sich konsequent von vornherein auch dem großen Nachbarn zu. Protokollarische Feierlichkeit ist in Pekings Straßen nicht auszumachen. Die Studenten tragen ihre Agitation in den Alltag der anderen Menschen, zu den Arbeitern und Händlern. Mit dem wirtschaftlichen Fortschritt sind sie leidlich zufrieden, mit den Herrschenden, die im Namen des Volkes entscheiden, aber nicht. Das quirlige Geschäft, an dem die Sowjetbürger nun endlich beteiligt sein wollen, verlangsamt sein Tempo nicht eine Sekunde wegen eines Staatsbesuchs, der schon vorher historisch genannt wurde. Schuhe, Kleidung, Leckerbissen auf dem Markt, sogar herausfordernde Werbung. All die Zutaten für einen bescheidenen Konsum sind hier ausgebreitet. Die Menschen in der Sowjetunion möchten gern wissen, wie die Chinesen es dazu gebracht haben. Die Unterschiede in der Entwicklung der beiden Nachbarstaaten sind auffällig. Beim Zeitunglesen fühlen die Moskauer den Pekingern sich überlegen. Auf dem Platz des himmlischen Friedens ist die Unruhe geblieben, die ein bisschen vielleicht von ferne durch Gorbatschows Politik angestoßen worden ist. Seine Hauptworte der Veränderung gehören am Mittelpunkt Chinas zu den Forderungen. Demokratisierung, Offenheit, Abbau von Vorteilen für Funktionäre. Generalsekretär Gorbatschow ist nicht auf den Tiananmen-Platz gekommen. Zum ersten Gespräch mit Chinas Staatspräsidenten wurde er nicht durch den Haupteingang in die große Halle des Volkes gebracht. Gegenüber Yang Shangkun bedauert er das jahrzehntelange Zerwürfnis zwischen den Führungen der beiden Staaten. Wir tragen die Verantwortung zu einem beträchtlichen Teil dafür. Das ist seine Einleitung des neuen Dialogs mit den Nachbarn. So wollten draußen die Studenten Gorbatschow willkommen heißen. Sie warteten vergebens. Sie demonstrieren weiter, weil ihre Forderung nach Gesprächen mit der Partei- und Regierungsspitze bisher nicht erfüllt worden. Nur in Sachen Pressefreiheit gibt es erste Erfolge. Auch wir wünschen Einheit und Stabilität. Wir warten hier auf Gorbatschow. Von ihm könnte man in China lernen. Sollte der kommunistische Bruder wieder der Lehrmeister sein, wie vor 30 Jahren? Viele Demonstranten, die auf ihren Transparenten fordern, wacht auf und Menschenrechte für China, überschätzen die politische Reform in der Sowjetunion aus Unkenntnis. Arbeiter des Pekinger Stahlwerkes haben heute einen Solidaritätsstreik begonnen. Wir alle wollen Demokratie und eine optimale Entwicklung unseres Landes. Die Studenten sind fest entschlossen, weiter zu demonstrieren, trotz neuer Gespräche mit Regierungsvertretern heute Morgen. Gorbatschow wird morgen hier seinen Kranz für die Helden der Revolution nicht niederlegen können. Ja, Frau Mallmann, was wir eben hier gesehen haben, das ist ja doch bemerkenswert. Könnte das den Ablauf, möglicherweise auch die Ergebnisse dieses Treffens beeinflussen? Den Ablauf auf jeden Fall weiterhin. Noch ist nicht klar, wo morgen früh der Kranz niedergelegt werden wird. Aber sicher ist, Gorbatschow wird von Peking so gut wie nichts sehen. Aber, so der sowjetische Sprecher heute Abend, wir haben vollstes Verständnis für das, was sich in diesem Lande zurzeit abspielt. Denn wir haben ähnliche Situationen vor kurzem auch durchgemacht. Vielen Dank, Frau Mallmann. Wir schalten gleich nachher noch einmal zu Ihnen nach Peking. Meine Damen und Herren, 30 Jahre lang gab es zwischen den beiden größten kommunistischen Staaten dieser Welt einen scheinbar unüberwindbaren Bruch. Dietmar Schulz zeigt die Stationen dieses Konfliktes, der gleichermaßen ein ideologischer und machtpolitischer Konflikt war, auf. Noch Ende 1958 schwören sie sich ewige Freundschaft. Mao Zedong greift zum Tuschpinsel, um den Pakt zu signieren. Khrushchev unterschreibt mit Federhalter. Die Freundschaft währt kurz. Nur zwei Jahre später werden die beiden kommunistischen Giganten zu feindlichen Nachbarn. Es ist der Pekinger Spitzenfunktionär Deng Xiaoping, der 1960 im Auftrag Mao Zedongs den Sowjets die Freundschaft aufkündigt. Hauptstreitpunkt zwischen Khrushchev und Mao sind die Methoden, mit denen die kommunistische Revolution in andere Länder exportiert werden soll. Mao will da viel radikaler vorgehen als der Kreml-Chef, will angeblich sogar einen Atomkrieg riskieren, um den Kommunismus zu verbreiten. Khrushchev plädiert für friedliche Koexistenz mit dem Westen. Mao sieht dies als Verrat am Kommunismus an. Moskau reagiert auf die Pekinger Vorwürfe mit dem Abzug seiner 1400 Entwicklungshelfer aus China. Die Sowjets nehmen alle Pläne mit. Viele Industrieprojekte bleiben als Bauruinen liegen. Ein schwerer Schlag für die chinesische Wirtschaft. Millionen Chinesen hungern. In Peking versuchen Maos Rotgardisten, die sowjetische Botschaft zu stürmen. Der ideologische Bruch zwischen den beiden kommunistischen Zentren wird immer deutlicher. Der Handel beider Staaten geht rapide zurück, die gegenseitigen Vorwürfe nehmen zu. An den chinesisch-sowjetischen Grenzflüssen Amur und Ussuri häufen sich die Zusammenstöße von Grenzposten beider Staaten. Vielerorts werden Grenzgebiete sowohl von China wie von der Sowjetunion beansprucht. Im fernen Osten droht ein neuer Weltkrieg. März 1969. Auf der Insel Domanski im zugefrorenen Ussuri liefern sich chinesische und sowjetische Grenzsoldaten blutige Gefechte. Mehr als 50 Soldaten kommen ums Leben. Die gefallenen Chinesen werden als Helden geehrt. Der genaue Grenzverlauf am Ussuri bleibt umstritten. Bis heute. Doch Moskau und Peking haben beschlossen, diesen Streitfall auf Eis zu legen. Die Normalisierung der Beziehungen soll nicht länger blockiert sein. Ironie der Geschichte, Deng Xiaoping, der Mann, der damals die Freundschaft mit Moskau aufkündigte, trifft sich nun mit Kreml-Chef Gorbatschow zum Versöhnungsgespräch. Ja, Frau Mahlmann, was bedeutet nun diese Normalisierung? Heißt das, dass die Sowjetunion heute China als gleichwertige Großmacht anerkennt? Ja, das heißt es auf jeden Fall. Aber es bedeutet nicht, dass die beiden zurückkehren zu einer Art Bündnispolitik, wie es in den 50er Jahren der Fall war. Es wird also nicht den Schulterschluss zwischen den beiden kommunistischen Großstaaten geben. Aber was wird es dann geben? Wie heute gesagt wurde, geschäftsmäßige Beziehungen auf allen Gebieten. Das heißt, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik, im Bereich der Kultur, auch über ideologische Fragen wird man sich wieder miteinander beraten und gegenseitig den Weg der Reformen studieren, ohne ihn aber voneinander übernehmen zu wollen. Nun gibt es ja jetzt das Phänomen, dass in Peking Menschen auf die Straße gehen und Reformen verlangen in ihrem eigenen Land, wie sie Gorbatschow angekündigt hat. Passt das unter einen Hut? Zum einen muss man wohl sagen, dass die Vorstellungen, die die Studenten haben, über den Stand der Reformen in der Sowjetunion wohl sehr gering sind. Die Hoffnungen richten sich auf Moskau, ohne dass darüber genaue Informationen vorliegen. Aber umgekehrt ist es wohl auch so, dass die Sowjets von den Chinesen was lernen können. Ein sowjetischer Journalist sagte so schön, im Bereich der Wirtschaft ist die Perestroika bei den Chinesen viel größer, im Bereich der Politik ist sie bei uns größer. Frau Mahlmann, lassen Sie uns die ökonomischen Interessen beider Staaten an einem Filmbeispiel, das Sie für uns produziert haben, nun verdeutlichen. Industriestadt inmitten Chinas auf halbem Weg zwischen Peking und Kanton. Die Brücke über den Yangtze, Chinas längsten Strom, gilt als Symbol des Fortschritts und der Industrialisierung. Und sie ist eisernes Zeugnis der früheren sowjetisch-chinesischen Freundschaft. Unter Anleitung von sowjetischen Ingenieuren wurde sie in den 50er Jahren gebaut. Seitdem rollen die Kohle- und Erzzüge für die Stahlwerke und die Maschinenfabriken Wuhans im Viertelstundentakt über den Yangtze. Damals war der große kommunistische Bruder in Moskau wichtigster Handelspartner Chinas und wichtigster Entwicklungshelfer. Hunderte von Technikern aus der Sowjetunion halfen in Wuhan beim Bau des größten Stahlwerks von China. Mao, so der alte Nachrichtentext, hat uns aufgerufen, ernsthaft von den fortgeschrittenen Erfahrungen der Sowjetunion zu lernen. Doch bald wurden aus den gelehrigen Schülern selbst Lehrmeister. Maos Weg zum Kommunismus war ein anderer als der Moskaus. Die ideologischen Gegensätze wurden immer größer. Im Sommer 1960 verließen fast über Nacht alle sowjetischen Techniker China und nahmen auch noch die Konstruktionspläne mit. Zurück blieben halbfertige Baustellen, Gleise, die ins Nichts führten. 20 Jahre lang hat sich China von dem Schlag wirtschaftlich nicht erholt. Chen Wang, seit 30 Jahren im Werk, sagt, die sowjetischen Techniker waren eine große Hilfe und sehr freundschaftlich. Als sie 1960 alle gleichzeitig gingen, waren wir sehr enttäuscht. Wir empfanden das als illoyal. Unser Werk hatte dann sehr große Schwierigkeiten. Aber jedes Land muss halt seinen eigenen Weg zum Sozialismus gehen. Dieser Werksteil ist seit den 50er Jahren unverändert. Ähnlich sieht es in vielen Stahlwerken Chinas aus. Denn fast alle sind mit sowjetischer Hilfe vor 30 Jahren gebaut worden. Eine gründliche Modernisierung tut jetzt Not. Von 1950 bis 1959 hat Moskau an China Maschinen im Wert von 10 Milliarden Rubel und Industrieanlagen im Wert von 5 Milliarden Rubel geliefert. Die Hälfte des sowjetischen Maschinenexports ging 1959 nach China. Man sieht in Wuhan an den alten Walzwerken noch die kyrillischen Buchstaben. Schon vor 4 Jahren wurden die Wirtschaftsbeziehungen wieder angeheizt. Ein Abkommen zur Modernisierung von Schlüsselindustrien unterzeichnet, die einst von der Sowjetunion gebaut worden sind. Nach einem Vierteljahrhundert Feindschaft wurde dieses Frühjahr der erste sowjetisch-chinesische Kreditvertrag unterschrieben. 200 Millionen Schweizer Franken fließen in die Modernisierung der chinesischen Stahlindustrie. In Wuhan sieht man die Versuche der Sowjets, in China wirtschaftlich verlorenes Terrain zurückzugewinnen, gelassen. Lass die Vergangenheit vergangen sein. Wir hoffen auf einen neuen Anfang. Wir wollen gute Beziehungen zu vielen Ländern. Unsere eigene Technik ist inzwischen auch ziemlich fortschrittlich. Wir brauchen keine Hilfe, wir machen Verträge und schauen uns die ganz genau an. Eine einseitige Abhängigkeit wie vor 30 Jahren kommt nicht mehr in Frage. Ein paar Hallen weiter haben vor gut 10 Jahren deutsche Firmen ein Kaltwalzwerk gebaut. Damals waren die Ausländer noch nicht überall herzlich willkommen. In Wuhan gab es großen öffentlichen Protest gegen das Paktieren mit dem Ausland, mit den Kapitalisten. Heute äußern sich die Ingenieure nur zufrieden über die Anlage. Die Angst, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Moskau und Peking könne das eigene Stück im China-Geschäft verkleinern, geht um, auch bei deutschen Firmen und Banken. Insbesondere auf dem Stahlwerksbereichssektor und dem Nuklearbereich wollen die Sowjetunion und China zusammenarbeiten, was unsere Anlagenbauer und Nuklearbetriebe treffen wird. Allerdings sind davon dann nicht nur die Anlagenbauer betroffen, sondern auch Firmen, die den Bau der Anlage selbst betreiben, Firmen, die Technologietransfer betreiben wollen und Banken, die hoffen, hier eine Finanzierung anbieten zu können. Der Hightech-Bereich bleibt dagegen wohl noch lange das Feld für die Partner aus der sogenannten kapitalistischen Welt. Aber im Transportwesen, im Schwermaschinen- und im Kraftwerksbau wird die Sowjetunion schnell aufholen. Vor allem, weil die chinesisch-sowjetischen Geschäfte meist mit Kompensationslieferungen verrechnet werden. Oder auch, indem chinesische Gastarbeiter in die sowjetischen Industriebetriebe geschickt werden. Die ersten Versuche seit letztem Sommer sind für beide Seiten positiv verlaufen. Nun zur Moskauer Sicht dieses Treffens, und nicht ohne Grund sitzt jetzt auf dem Stuhl von Frau Mahlmann unser Moskauer Korrespondent Joachim Holz. Guten Abend, Herr Holz. Zunächst aber einige Filmimpressionen zu diesen delikaten chinesisch-sowjetischen Beziehungen. Lenin genoss in beiden Staaten gleichermaßen Ansehen. Allerdings warf man sich über Jahrzehnte hinweg gegenseitig vor, die Gedanken Lenins zu verraten. Pikanter Moskauer Lenin-Denkmal allerdings, es wurde 1967 in den Hochzeiten der chinesisch-sowjetischen Konfrontation direkt an der Autobahn Moskau-Peking aufgestellt. Die Betonpiste wurde allerdings bis heute nicht zu Ende gebaut. Sie können mir das wegnehmen. Weiter östlich, diesseits des Tianshan-Gebirges, hat die Grenze zwischen der UdSSR und China schon viel von ihrer grimmigen Unüberwindlichkeit verloren. Die lange verfeindeten Brüder reden wieder miteinander, auch weil sie miteinander handeln wollen. Am Kontrollpunkt zwischen Panfilow und Shuidin funktioniert der kleine Grenzverkehr seit einem Jahr immer besser. Viele Menschen in der Grenzprovinz von Kasachstan und in Chinas Nordwesten sind verwandt. Der Zwist zwischen Moskau und Peking hatte die wenigen Kilometer zwischen ihren Häusern zu einer Distanz wie zwischen Erde und Mond wachsen lassen. Die Pässe waren jahrzehntelang nutzlos. Nun befördern Lastwagen Baumaterial, Stoffe, Lebensmittel und Konsumgüter. Mit Bussen kommen die mit dem chinesischen Pass zu den sowjetischen Nachbarn und Freunden. Im Gepäck mehr Waren als Geschenke. Und der Gegenbesuch der Sowjetbürger bleibt nicht aus. Kein Massenverkehr ist das, aber für die Familien eine Verbesserung. Und für die Wirtschaft der Grenzgebiete auf beiden Seiten eine gute Perspektive. Denn in beiden Staaten ist diese Grenze fern von den Metropolen, fern also von den wirtschaftlichen Schwerpunkten. Da können und sollen die Nachbarn einander Nutzen bringen. In einer Schule in Blagoveschensk. Die Kinder in der sowjetischen Grenzstadt lernen auch eine chinesische Sprache. Noch nicht sehr lange zwar, aber mit der Veränderung der Politik im Kreml hat sich auch die Vernunft des Alltags fern von Moskau verändert. Für die Schulkinder verlieren sich anerzogene Feindbilder ein wenig im Sprachunterricht. Die Vertrautheit mit den chinesischen Schriftzeichen kann eine gute Investition für die Zukunft sein. Der sowjetische Posten blickt auf eine Grenze, die nach dem politischen Willen seiner Oberen immer durchlässiger werden soll. Für Waren, für Personen, vielleicht sogar für Ideen. Geschossen wird hier nicht mehr. Der Amur, der ein beträchtliches Stück der 7000 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern ausmacht, wird von China und der UdSSR gemeinsam genutzt. Auch der Ussuri und der Sungari. Das war in 2 Jahren ausgehandelt worden. 4 Übergänge wurden eingerichtet. Allein hier, zwischen Blagoveschensk und Haihe, passierten in einem Vierteljahr 30.000 Menschen die Grenzstation. Seit ein paar Tagen kann sogar von hier nach dort telefoniert werden. Das neue Theater von Blagoveschensk bauen chinesische Brigaden, auch ein Hotel und Wohnhäuser. Daran hat die sowjetische und auch die chinesische Führung gedacht, als sie sich wieder deutlich einander zuwandten. Moskau ist von Blagoveschensk 6000 Kilometer entfernt, Peking nur 1500 Kilometer. Der ferne Osten der Sowjetunion ist reich an Rohstoffen. Doch es fehlen Arbeitskräfte und Waren für den Lebensunterhalt. China soll hier helfen, wie weiter östlich und nördlich Japan und andere asiatische Staaten. Und China kann in diesem Gebiet Arbeit für seine Menschen und einen Markt für seine Waren finden. Also sehen die Sowjetbürger bereits chinesische Produktwerbung im Fernsehprogramm. Einige der über den Bildschirm angepriesenen Dinge können Sie in Ihren Läden auch kaufen. Die Grenzregionen haben seit kurzem erweiterte Rechte, Handel und Kooperationen selbst zu organisieren, sogar über die Grenze hinweg. Es gibt kleine gemeinsame Betriebe, vor allem im Bausektor, bei der Holzgewinnung und im Konsumgüterbereich. Die Massenware aus China ist in der UdSSR immer noch Mangelware. Dafür schickt die Sowjetunion Ingenieure, die große Fabriken modernisieren sollen. Sie bringen einander Nutzen, die Chinesen und die Sowjetbürger. Nutzen, der in der Nähe der Grenze bereits im Alltag zu spüren ist. Und die einen liefern den anderen sogar schon Spielzeugwaffen. Tja, und mit diesen Dingern kann man ja zum Glück nun wahrhaftig nicht schießen. Herr Holz, was für eine Perspektive für den Weltkommunismus hat nun diese Wiederernährung aus sowjetischer Sicht? Zum Ersten reagiert man da mit Aufatmen darauf, denn die Sowjetunion und auch China versprechen ja, dass es keine Vorherrschaft mehr geben soll. Weder vom Roten Platz noch vom Platz des himmlischen Friedens soll einer kommunistischen Partei vorgeschrieben werden, welchen politischen Weg sie nehmen soll. Und das ist ja bemerkenswert für uns zu hören, es wird die Ideologie immer stärker aus der Außenpolitik herausgezogen. Über die ökonomischen Erwartungen haben Sie ja eben in Ihrem Filmbericht uns einiges gesagt. Welche außenpolitischen Effekte könnte diese Aufhebung des großen Schismas nun möglicherweise haben? Die Sowjetunion möchte auf alle Fälle politische Reibungsflächen. Aussöhnung zwischen China und der Sowjetunion, symbolisiert seit gestern durch den Besuch des mächtigsten Mannes in der Sowjetunion bei seinem chinesischen Gegenüber Deng Xiaoping, der zwar, anders als Michail Gorbatschow, weder Staatspräsident ist noch Parteichef, bei dem aber noch immer die Fäden der chinesischen Politik zusammenlaufen. Nicht mehr lange vielleicht, aber das ist ein anderes Kapitel. Eine neue Allianz im Kampf gegen die nicht-kommunistische Welt, der Albtraum früherer Jahre, muss niemand befürchten. Die Interessen der beiden Großmächte laufen auseinander. Beide sind vollauf beschäftigt, die Probleme im eigenen Haus zu lösen. Aus Peking, Gerd Ruge. Raisa Gorbatschows Blondkopf sieht man im Gedränge noch am besten. Generalsekretär Gorbatschow ist auf der Fahrt durch die Innenstadt ausgestiegen, um Hände zu schütteln. Ein Gedränge wie auf dem großen Platz, aber ungefährlich. Hier sind es Arbeiter, die dem sowjetischen Gast Beifall spenden. Eine Demonstration der Gastfreundschaft, vielleicht auch der politischen Sympathie. Offizielle Begegnung in der von Studenten umlagerten großen Halle des Volkes. Zwei kommunistische Reformer begegnen einander. Zwei Männer, die ihre Länder verändert haben. Aber sie trennt mehr als eine Generation. Sie trennt die Vorstellung davon, wie kommunistische Staaten erneuert werden müssen. Deng Xiaoping, Veteran des Langen Marsches, hat in China eine Wirtschaftsreform mit Erfolg in Gang gesetzt. Aber von politischer Demokratisierung hält er nicht viel. Gorbatschows Wirtschaftsreform läuft nur langsam an. Aber Demokratisierung und Glasnost verändern die politische Szene. Was beide verbindet, ist die pragmatische Erkenntnis, dass die beiden größten sozialistischen Staaten der Welt sich nicht in nutzlosem ideologischen Streit verbeißen dürfen, sondern dort, wo es geht, die Möglichkeit wirtschaftlicher Zusammenarbeit nutzen sollten. Während draußen Studenten für die Demokratisierung im Hungerstreik sind, verkündet Deng Xiaoping beim Bankett die Normalisierung der Beziehungen von Staat und Partei. Die Führer bleiben auch in der chinesischen innenpolitischen Krise gelassen. Gorbatschow hat das richtige Verhalten in China gut eingeübt. Raisa Gorbatschowa wirkt bei diesem Mittagessen ein bisschen verunsichert oder wenigstens sehr bewusst kontrolliert. Begegnung der Generalsekretäre. Zhao Ziyang und Michail Gorbatschow gehören zur gleichen Generation. Keiner von ihnen ist ein Veteran der Bewegung. Beide scheinen verstanden zu haben, dass das politische System kommunistischer Staaten tiefgreifende Reformen nötig hat, die über die Wirtschaftspolitik hinausgehen. Ihre Mitarbeiter aus den Reformflügeln der Politbüros kennen einander. Das Gespräch zwischen Zhao Ziyang und Gorbatschow findet sozusagen öffentlich statt. Der Schein von Geheimdiplomatie wird auch hier sorgfältig vermieden. Trotzdem hat man das Gefühl, dass zwischen den beiden Männern auch Verständnis besteht. Offiziell betonen sie, dass die Parteibeziehungen normalisiert sind, auf der Basis von Gleichberechtigung und Nichteinmischung, wie Zhao betont. Damit hat Gorbatschow keine Probleme, er hat sich längst für die selbstständige Entwicklung in sozialistischen Staaten ausgesprochen. Wichtiger ist, dass der chinesische Generalsekretär deutlich hervorhebt, auch in seinem Lande müsse die bestehende Struktur der Politik reformiert werden. Partizeremoniell, Tischgespräche gehören selbst in innenpolitischen Krisensituationen zum Ritual von Gipfelbegegnungen. Und die Chinesen halten Zeremonie und Ritual hoch. Da war schon genug Verlust an Gesicht, als das Besuchsprogramm wegen der Demonstrationen geändert werden musste. China wie die Sowjetunion müssen mit den Problemen leben, die die Reformpolitik lösen soll und auch schafft. Der Toast gilt dennoch mit Recht dem historischen Ereignis, der Normalisierung und dem Neuanfang der Beziehungen zwischen den beiden größten sozialistischen Staaten. Zufall natürlich, aber dieser erste Besuch eines sowjetischen Parteichefs in China seit 30 Jahren spielt sich ab vor dem Hintergrund einer Massenbewegung, die seit Wochen von der chinesischen Staats- und Parteiführung fordert, was die sowjetische seit einiger Zeit behutsam probiert, nämlich die Reform der politischen Strukturen, mit anderen Worten mehr Demokratie. Viel ist das nach westlichen Maßstäben auch in der Sowjetunion nicht, aber ein Anfang allemal. Für die Studenten, die auch heute wieder zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, ist Gorbatschow ein Mann, wie ihn sie sich wünschen, auch wenn er sie heute Hitzköpfe genannt haben soll. Im Übrigen versucht die sowjetische Delegation, sich aus dem Streit herauszuhalten. Die Massendemonstrationen, so heute Gennadi Gerasimow, der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, seien eine innerchinesische Angelegenheit, die von der chinesischen Führung bewältigt werden müsse. Aus Peking unser China-Korrespondent Jürgen Daftram. Peking erlebte heute einen der dramatischsten Tage seit dem Ende der Kulturrevolution. Ohnmächtig gewordene Teilnehmer des studentischen Hungerstreiks werden am Morgen des Tages abtransportiert, an dem in Peking das historische chinesisch-sowjetische Gipfeltreffen stattfindet. Die jungen Leute, die gegen Korruption und Bürokratie, aber auch für mehr Demokratie kämpfen, erhalten im Laufe des Tages immer mehr Zulauf von der übrigen Bevölkerung. So schließen sich vor allem Hunderte von Journalisten den Studenten an. Selbst Taxifahrer, die in Chinas Hauptstadt eher zu den konservativen Kreisen gehören, bekunden den Demonstranten, die aus allen Richtungen zum Platz des himmlischen Friedens strömen, ihre Sympathie. An der berühmten Beida-Universität kommt es am Nachmittag zu dramatischen Szenen. Eine Professorin berichtet, von Emotionen überwältigt, über den Hungerstreik. Dann stehen Professoren, Studenten und Gäste auf und singen in einem bewegenden Moment die Internationale. Der Protest ist nicht gegen den Sozialismus gerichtet, aber gegen dessen Pervertierung. Vor Pekings größtem Stahlwerk diskutieren Studenten mit Arbeitern, fordern sie aber nicht zum Streik auf, sondern bitten sie lediglich, sich die Argumente der Intellektuellen anzuhören. Aus solchen gut organisierten, vor allem disziplinierten Aktionen ziehen Beobachter den Schluss, dass Angehörige eines reformfreudigen Flügels der Partei die Studenten unterstützen. Gegen 17 Uhr haben sich der Platz des himmlischen Friedens und seine Umgebung mit mehr als 1 Million Menschen gefüllt. Aus der Bewegung der Studenten ist endgültig eine Bewegung der Massen geworden. Der Besuch Gorbatschows hat ihr offensichtlich weiteren Auftrieb gegeben. Es werden Rufe nach dem Rücktritt von Chinas Greisenlenker Deng Xiaoping laut, der sein Land zwar zu wirtschaftlichen Reformen verhalf, aber nie Kontakt zu Chinas Intellektuellen fand, die völlig unterprivilegiert sind in der Gesellschaft. Auf dem Fernsehschirm erscheint ein Bild des chinesischen KP-Chefs Zhao Ziyang. Dazu wird ein Text verlesen, in dem Zhao Fehler der Partei zugibt und politische Reformen verspricht. Zhao hält allerdings am Führungsanspruch der KP fest. Ein Mitglied des Zentralkomitees der KP ist auf den Platz des himmlischen Friedens gekommen. Er beschwört die jungen Leute, ihr Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Ihr habt das ganze Land in Bewegung gebracht, sagt er. Eure Aktion ist heldenhaft, aber hört auf mit dem Hungerstreik. Am Abend dieses historischen Tages schließen sich Redakteure des chinesischen Rundfunks und Fernsehens und sogar Mitglieder einer von der KP kontrollierten Schule für junge Kader den Demonstranten an. Wir wollen nicht, dass korrupte Kader über uns verfügen, rufen sie und artikulieren damit die Meinung eines ganzen Volkes. Chinas Führung hat angesichts des dramatischen Hungerstreiks offenbar eingelenkt. KP-Chef Zhao Ziyang gab für die Parteiführung Und die Regierung hat eine Erklärung ab, in der es heißt, dass eine der Hauptforderungen der Studenten erfüllt werden solle und ihr patriotischer Geist bei den Forderungen nach Demokratie hervorgehoben wurde. Zhao Ziyang versicherte der amtlichen Nachrichtenagentur zufolge den Studenten außerdem Straffreiheit für ihre Beteiligung an den Demonstrationen zu. Zu Gorbatschows Besuch in China nun ein Kommentar, spricht Winfried Schaller vom Norddeutschen Rundfunk. Das Gipfelgespräch, das Gorbatschow und Deng Xiaoping heute geführt haben, hat tatsächlich historische Bedeutung. China und die Sowjetunion normalisieren ihr Verhältnis. Die Führer reden wieder miteinander. Sie kooperieren, arbeiten zusammen, um gemeinsame Probleme gemeinsam zu lösen. Die China-Karte ist vom Tisch. Ein gefährliches Konfliktpotenzial ist beseitigt worden, zum Nutzen aller und im Interesse des Weltfriedens. 5/6 der Sowjetunion liegen in Asien. Gemeinsam mit China kann Moskau diesen pazifischen Raum höher entwickeln, kann ihn in der globalen Politik stärker zur Geltung bringen und wohl auch befrieden. Der Afghanistan-Konflikt ist durch die sowjetisch-chinesische Annäherung entschärft, wenn auch noch nicht gelöst worden. Und auch das Kambodscha-Problem wird durch den Gipfel in Peking positiv beeinflusst werden. Deng Xiaoping krönt sein Lebenswerk. Und doch mag dieser Tag heute in Peking für den 84-jährigen Architekten der Reform die bittere und schmerzliche Erfahrung gebracht haben, dass seine Zeit vorbei ist, dass die Entwicklung über ihn hinweggeht. Die Studenten fordern denn auch seinen Rücktritt. Ihr Held ist Gorbatschow, der nicht nur den wirtschaftlichen Umbau, sondern auch Glasnost, die Reform des politischen Apparats begonnen hat, die mehr Freiheit, mehr Offenheit und Demokratie verspricht. Der Protest der Studenten, der Hunderttausende auf den Platz des himmlischen Friedens gebracht hat und der erstaunliche Resonanz, ja die Unterstützung in der städtischen Bevölkerung findet, hat den Gipfel sogar in den Hintergrund gedrängt und Peinlichkeiten für das Protokoll heraufbeschworen, die einem Gesichtsverlust gleichkamen, der in Asien besonders schwer wiegt. Die chinesische Führung verdient Anerkennung dafür, dass sie die gewaltsame Konfrontation vermieden hat und den Kompromiss sucht, auch wenn dadurch die Obrigkeit Prestige verliert. Deng Xiaoping, so wird vermutet, hätte den Protest niederknüppeln lassen, um die Rebellion im Keim zu ersticken. Die Mehrheit in der Partei und Staatsführung scheint ihn daran gehindert zu haben. Jetzt ist die Bewegung so etabliert, so fest in den Massen verankert, dass Parteichef Zhao Ziyang Konzessionen machen wird und nach den 4 Modernisierungen auch noch die 5. beginnen muss, die Modernisierung des rigiden und repressiven Staatsapparats, der den Bürgern Mitspracherecht und Freiheit vorenthält. Die Ära Deng Xiaoping ist abgeschlossen. Der pragmatische Reformer Deng hätte einen würdigeren Abschied verdient. In China, so scheint es, beginnt eine neue Zeit. Sie kann mehr Freiheit bringen. Sie wird mit Gewissheit mehr Probleme und Risiken bringen, als den idealistischen Studenten heute bewusst ist. Ein Kommentar von Winfried Schalau, Nachrichten nun Dagmar Darkow. Fluchtversuch gescheitert. Mit dem Tod eines 9-jährigen Jungen endete der Versuch von DDR-Bürgern, über die Tschechoslowakei in die Bundesrepublik zu flüchten. Die 7 Personen, 3 Erwachsene und 4 Kinder, fuhren mit einem Auto bei Strasny mit hoher Geschwindigkeit auf die Grenzsperren zu. Der Wagen konnte die Sperren aber nicht durchbrechen. Beim Aufprall wurde das Dach abgerissen. Ein Kind kam ums Leben, die anderen Insassen wurden schwer verletzt. Bombenanschlag. Bei der Explosion einer Autobombe im muslimischen Westteil Beiruts ist das Oberhaupt der Sunniten in Libanon, Hassad Khaled, getötet worden. Weitere 21 Personen kamen ebenfalls ums Leben, mindestens 75 erlitten Verletzungen. Die Bombe explodierte nur 100 Meter von der Wohnung des muslimischen Ministerpräsidenten Hoss entfernt. Er blieb jedoch unverletzt. Der getötete Großmufti Khaled galt als gemäßigter Politiker und war um die Versöhnung zwischen Christen und Moslems bemüht. Chinesischen Studenten, die seit dem Tod des ehemaligen Parteichefs Hu Yaobang vor einem Monat für Freiheit und Demokratie demonstrieren, sie bejubeln den Staatsgast Gorbatschow als Vorkämpfer eben dieser Werte in einem kommunistischen Staat. Den chinesischen Gastgebern ist das höchst unangenehm. Schon gestern, am ersten Besuchstag, wurde der Russe auf Nebenstraßen in die Hauptstadt gefahren und durch Nebeneingänge in die Empfangssäle der Regierungsgebäude geführt. An der historischen Dimension des Ereignisses ändert das nichts. Zwar bestehen zwischen den ehemals feindlichen Brüdern noch Meinungsverschiedenheiten, doch der Kalte Krieg, den Moskau und Peking kunstfertig und hartnäckig führten, er ist wohl vorbei. Politischer Höhepunkt der demonstrativen Aussöhnung dürfte das Gespräch gewesen sein, das Gorbatschow heute mit Deng führte. Aus Peking dazu Johannes Krotzki. Der historische Augenblick erschöpfte sich in freundlichem Händeschütteln zwischen Gorbatschow und Deng Xiaoping. Damit war die Erblast der ehemals verfeindeten sozialistischen Brüder begraben. Mehr als 2 Stunden dauerte das Gespräch zwischen den Politikern, die beide versicherten, man habe einen Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen und ein neues Kapitel in der Geschichte der Beziehungen aufgeschlagen. Deng war voll des Lobes für die neue Politik von Gorbatschow. Damit gelinge es, so sagte er, von der Konfrontation zum Dialog überzuwechseln. Deng